Alter Fusel, der billige Alkohol. Ich bin keine Trans mehr, das merkt man wohl. Nie wieder Doppelkorn, nie wieder Wein und Bier. Das verspreche ich mir, nie wieder Alkohol. Ich lass dich nie wieder los. Also komm in meine Arme und empfang meine Gabe. Nie wieder Doppelkorn, nie wieder Wein und Bier. Das verspreche ich mir, nie wieder Alkohol. Das verspreche ich mir, nie wieder Alkohol.